Fanboys. Mit dem Tom. Ja, hi, mit dem Marcel. Guten Tag und herzlich willkommen heute mit Martin Pittenauer. Moin, moin. So, wir sind da. Wir haben einfach jetzt haben uns voll ins kalte Wasser geworfen, haben quasi ohne Pre-Aufwärmen hier gleich angefangen. Du sitzt ja auch schon im Mantel, ja. Ganz unaufgewärmt. Ich glaube, so. Ich habe mich verkühlt. Ach Gott, das bedeutet für die Hörer dann und Hörerinnen dann nämlich wieder schniefende und hustende Fanboys oder nee. Kleinere Besetzung. Aber ich bin für meinen imperativ. Optimismus bekannt. Dieser Befehlston. Ja, sorry. Ich habe nur dein Bestes im Sinn. Ja, es ist die Folge 145. Ja. Ja. 145. Damit ziehen wir gleich mit der Supernanny. Wie heißt sie denn? Die Supernanny. Ja, aber die hat auch einen Namen. Katharina Löffeldöffel. Rapplack. Meine Fanboys-App zeigt mir ja nur wichtige Themen an. Ich versuche ja gerade auch hier aus dem... Im weitesten Sinne sind wir auch eine Reality-Show, aber irgendwie viel weniger gestellt. Ja, nein, aber es gibt bei uns keine stille Treppe, weil das würde man ja nicht, das würde keinen Spaß machen. Die Stille. Das geht aber auch darum, dass es nicht immer Spaß macht. Manchmal muss es auch keinen Spaß. Also ich kann das jetzt hier nicht, Katharina. Okay, Marcel, Katharina. Ich brauche ein neues iPhone. Wenn du weiter so rumhaust, schon. Das ist doch eh viel zu kurz. Einsetzen. Für die, die es noch nicht wissen oder wir da vergessen haben, Marcel nutzt immer noch ein iPhone 4. Oh mein Gott. 4S, ja, genau. Tja. Und das wird, dein 5S, was du gerade hast, hör mal die Folge in 5 Jahren nach. Hm. Da lachst du dich auch schief drüber. Katharina Saalfrank, so ein schöner Name. Oh, stimmt, Saalfrank. Ja. Ja. Ja. Die hat nur 145 Folgen gemacht, genauso wie wir. Ja, wobei da auch der Ethikrat dann eingeschritten ist. Das genauso wie bei uns. Ich wollte gerade sagen, bei uns hat das noch nicht. Aber das liegt im Wesentlichen daran. Was? Der Rundfunk-Ethikrat, glaube ich. Bei der Supernanny. Bei der Supernanny. Tatsächlich. Ich meine, eine Sache kommt. Wir sind ja kein Rundfunk. Eine Sache hat man ja mitgenommen, das ist der stille Stuhl. Der stille Stuhl? Ja. Die stille Treppe. Stille Treppe. Ja, oder der stille Stuhl, das war unterschiedlich. Ah. Mhm. Das hing immer davon ab, ob man eine Treppe hatte. Oder nicht. Meistens haben wir dann doch einen Stuhl. Da kann man sich Generationen von Kindern sind mit dem stillen Stuhl und der stillen Treppe aufgewachsen. Zum Beispiel Harry Potter. Der hat gleich unter der Treppe. Unter der stillen Treppe. Ja. Unter der stillen Treppe. Man möchte sagen, sie sind auf der stillen Treppe aufgewachsen, nicht mit. Ja. Aber, ja. Okay, soviel zum Thema Sozialpädagogik bei den Fanboys. Kommen wir zu den Themen, mit denen wir uns besser auskennen. Nämlich Apple und Gedöns. Und Thanksgiving. Da steht nämlich Thanksgiving. Aber ist jetzt gerade Thanksgiving oder war Thanksgiving? Jetzt ist gerade Thanksgiving. Wir nehmen das jetzt hier am Donnerstag auf. Also Thanksgiving ist donnerstags. Thanksgiving ist immer donnerstags, weil der Tag danach ist dann immer ein Freitag, der Black Friday, an dem dann irgendwie alles billiger ist. Aber da kommen wir nochmal drauf. Da kommen wir dann zum Schluss nochmal drauf. Lustiger Hinweis an der Stelle, Black Friday und Schwarzer Freitag sind nicht verbunden, weil der Schwarze Freitag, was sich auf den Börsenabsturz bezieht, in Amerika noch der Black Thursday war, weil wir ein bisschen vorne dran waren. Ja, genau. Und es sind immer 2 Tage. Der war auch nicht zu Thanksgiving, oder? Nee, der war nicht zu Thanksgiving. Aber der Freitag nach Thanksgiving heißt Black Friday. Mhm. Was verwirrend ist, weil der Schwarze Freitag nicht Black Friday heißt. Wir hatten das aber schon rausgefunden, es gibt immer 2 Tage gleichzeitig auf der Welt. Ja. Okay. Ja. Im Idealfall gibt es immer nur 2 Tage gleichzeitig auf der Welt. Na, aber das andere wäre schwierig. Es gibt immer 2 Tage mindestens. Ja, Neuseeland ist schon Freitag. Ja, genau. Aber genau. Also wenn jetzt heute zum Beispiel die Große Koalition der Vertrag unterzeichnet werden würde, dann könnte man das in Neuseeland schon als Black Friday. Ja. Das war so ein Mittagsgespräch. Ich glaube, Martin war da nicht anwesend. Black Red Friday. Deshalb vielleicht nochmal für die Hörer auch, weil die ja auch anwesend waren. Wir hatten die Frage, ob es immer mindestens zwei Tage auf der Welt gibt. Und es gibt ja diese Datumsgrenze und man kann sich ja vorstellen, 24 Stunden ist so die Zeit, wenn man mal hat einen Tag. Und wenn die Grenze genauso an die Tagesgrenze fallen würde, so die normale auch für alle, dann wäre überall auf der Welt der gleiche Tag. Jetzt ist aber das Problem, dass man einerseits Sommer- und Winterzeit hat noch teilweise, was dann auch so eine Stunde vor und zurück macht, was dann auch eine Veränderung macht. Und es gibt noch einzelne Länder, die sich dem Ganzen sowieso nicht unterwerfen und die sorgen dann dafür, dass es immer mindestens zwei Tage in der Welt gibt. Nein, es ist also zu jedem Zeitpunkt gibt es zwei Daten, die diesen Zeitpunkt beschreiben würden, wenn man den Ort außen vor lässt. Nein, also der Witz ist, an der Datumsgrenze gibt es Länder, die die gleiche Uhrzeit haben, aber einen unterschiedlichen Tag. Ah. Was total deppert ist. Ja. Ja, das war ein sehr langes Mittagsgespräch. Ich glaube das, ja. Ich glaube das. Auf nüchternen Magen ist es, glaube ich, auch nicht zu empfehlen. Apropos deppert. Ich weiß nicht. Du würdest dir jetzt für 977 Bitcoins. Das ist auch eine gute Abkürzung, wenn man Bitcoin zu schlagen ist, statt 1000 Euro oder Dollar. Einen roten Mac Pro kaufen? Nee, würde ich nicht, aber ich finde das nicht deppert, weil, es noch Charity ist. Ist ja für den guten Zweck. Gut. Ja. Der rote Mac Pro hat sich verkauft. Eine der Meldungen dieser Woche. Man merkt, dass es nicht allzu viel passiert. Product Red ist ja irgendwie diese Charity-Geschichte, wo da Apple auch immer fleißig dran teilnimmt und auch Produkte immer anbietet. Und diesen Mac Pro, den gibt's aber nur einmal als Product Red und der wurde dementsprechend auch versteigert, höchstbietend. Es wurde damit gerechnet, dass es 40.000 bis 60.000 werden, so, und das wurden dann aber 977.000 US-Dollar. Außerdem haben sie auch goldene Earpods versteigert. Also, es klingt ein bisschen eklig, glaube ich. Also so, ja. So das erinnert mich spontan an Ohrenschmalz. Aber silberne Earpods wären, glaube ich, desinfizierend gewesen. Wahrscheinlich. Das Interessante an diesen beiden Sachen sind, die passen super unter einen Weihnachtsbaum. Weil dieser goldene, dieser rote Mac Pro, der ist ja auch noch so. Stimmt, das sieht so Christbaumkugelmäßig aus, ja, stimmt. Christbaum. Also, vielleicht hat jemand von euch an Weihnachten ein längliches Ding unter dem Baum. Genau. Und das ist dann ein roter Mac Pro. Oder goldene Earpods, die haben sich für 461.000 US-Dollar verkauft. Ist ja auch kein Pappenstiel. Und Schreibtisch für 1,6 Millionen. Ein Schreibtisch. Weiß man, wie sich dieses Space Shuttle-Fenster verkauft hat? Da hat ja irgendwie auch so ein Space Shuttle-Fenster designt, also so einen Stand dafür, Jonathan Ive. Aber ja, steht hier auch nicht. Weiß ich nicht. Aber die, ich meine, das interessantere Produkt ist ja eigentlich die Leica, die er da mal reduziert hat. Die ist auch für 1,8 Millionen. Ich hätte lieber das Space Shuttle-Fenster. Ja. Als nächstes habe ich auf der Liste die Grusel Tags und der Grusel Tapped Finder. Ja, ich habe mich das beschäftigt. Ich habe mich jetzt endlich mal. Also im Grunde geht es ja bei neuen Betriebssystemversionen nicht darum, dass alle Treiber kaputt gehen, sondern darum, dass man auch was davon hat, nämlich neue Features. Ja, dass die Workflows kaputt gehen und man sich die neu erarbeiten genau. muss. Und es gibt ja den Tapped Finder und die Grusel Tags. Also die Tags. Ja. Und dann dachte ich, benutze es doch mal. Ja, ist gar nicht so einfach. Also ich finde, der Tapped Finder ist funktional mehr oder weniger kaputt. Also sie haben das Feature so eingebaut, dass es keinen Spaß bzw. Sinn ergibt. Jetzt tagged oder tapped? Tapped. Tabs. Okay. Tabs. Weil du hast ja trotzdem deine 20 Finder Fenster und die gehen auch immer auf, aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwelche Programme Finder Fenster aufmachen. Und in der Menüleiste siehst du nicht so richtig gut. Also eigentlich hätte ich gerne da noch ein Finder-Fenster, wo ich drüber stehe. Das ist mein Kontext. Warum habe ich jetzt hier einen Tab mit den verschiedenen Fenstern auf? Mir nützt es halt wenig, wenn da einfach viele Tabs in einem Fenster drin sind. Ich meine, hier ist sowieso Preaching to the Choir. Ich habe Tabs schon immer gehasst. Im Browser akzeptiere ich so halb. Hass. In Xcode geht es auch nicht mehr anders jetzt, aber ich mag es eigentlich alle nicht. Also prinzipiell fand ich den Tapped Finder gut. Bloß, du findest nicht mehr, also er ist blöd implementiert. Ja, Finder halt. Also der bringt mir schon mal gar nichts. Ja. Dann habe ich mich weiter mit Tags beschäftigt, mit den, ja, das, was eigentlich früher Etiketten hieß. Mhm. Labels. Ja, genau. Ja. Ja, dazu kommen wir jetzt, dass der feine semantische Unterschied zwischen Deutsch und Englisch durchaus wichtig ist. Erstes Problem, alle alten Labels sind jetzt Tags. Mhm. Eigentlich hat das miteinander wenig zu tun, finde ich. Wobei alte Labels waren halt einfach nur Farben früher. Genau. Ja. Das mit den Farben ist bei den Tags aber total kaputt. Mhm. Weil du kannst keine neuen Farben eingeben, so wie ich das sehe, sondern nur diese 6 Farben Tags zuweisen. Mhm. Früher war es so, dass mein Dateiname dann da unterlegt wurde mit der Farbe. Das heißt, ich habe sofort, das war halt für temporäre Sachen, habe ich das genutzt. Ich will jetzt alle Dateien in dem Ordner markieren, die ich schon abgearbeitet habe oder so. Mhm. Dafür eignet sich das jetzt gar nicht mehr so gut. Weil es optisch nicht so sichtbar ist. Nicht mehr so sichtbar. Und echt? Ich fand das ja nicht mehr. Das ist nur so ein kleiner Dötzel. Ach so. Das ist nicht mehr ein hinterlegtes. Und das zweite, unterschiedliche Tags können die gleiche Farbe haben. Mhm. Ja. Was jetzt blöd ist, weil ich habe die jetzt schon für was anderes vergeben und kann gar nicht mehr, oh, das mache ich jetzt rot, grün oder gelb machen. Finde ich doof. Im Grunde haben sie so hintenrum diese Spotlight-Funktionalität der Metadaten wieder reingeschmuggelt. Ja. Mit den Tags. Arbiträre Metadaten. Ja. Auf der einen Seite finde ich es ganz cool, dass du jetzt bei jedem sicheren Dialog auch dieses Tag-Fenster gleich hast. Das ist, glaube ich, die richtige Stelle, um das einzugeben. Man muss die auch tatsächlich eher so nutzen und da wild Sachen eingeben und gar nicht mehr auf diese Labels achten. Deswegen finde ich es doof, dass es jetzt vermischt ist, die Etiketten und die Tags. Weil das für mich gar nichts miteinander zu tun hat. Ist auch leider auf technischer Seite ziemlich vermischt. Und ist, also es ist zwar dadurch ein bisschen rückwärtskompatibel, ja, das wollten sie wahrscheinlich haben, also rückwärtskompatibel im Endeffekt macOS 9 HFS noch. Also es ist wirklich so, die Anzahl der Farben liegt an dem Bitfeld, das in HFS da noch rumgeholt. Ja, aber ein Flugzeug muss doch nicht mit einem Schwein kompatibel sein. Also das verstehe ich nicht, das ist doch nicht kompatibel. Ich nehme was völlig neue Funktion und übersetze die in eine alte Funktion rein. Mhm. Ja. Wobei, also. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich fände es auch besser, wenn man farbenfrei definieren könnte. Ich glaube aber allerdings, ich wäre überfordert, mehr als 8 Farben zu unterscheiden. Nein, das mag ja sein, aber es macht ja auch noch die alten Tags, die nur Farbe bedeutet haben, kaputt. Mhm. Wenn man die jetzt Farben nutzen möchte. Auf Tags genau. Wirft, ja. Ich habe halt meine Tags alle farblos. Deswegen habe ich diese Unterscheidung Gott sei Dank an genau, noch. Genau. Das habe ich dann eben auch erst hinterher kapiert. Eigentlich ist es besser, die farblos zu benutzen. Ich nutze gar nicht. Das Einzige, was mir in dem Tech-Kontext auffällt, ist ein Feature, das mich unglaublich nervt. Und zwar, wenn du bei QuickTime Player oder dieses Proxy-Icon oben in der Menü, also bei Dokumentenprogrammen, hast du ja oben den Dateinamen oft im Fenster mit so einem kleinen Symbol, das du auch dragen kannst, um es irgendwo hin zu kopieren, wenn du magst, oder zu öffnen in einem anderen Programm, was ich oft und gerne nutze. Aber jetzt ist es so, dass ich, wenn du da nur draufklickst einmal, kommt da so ein megamäßiges Menü, wo du auch gleich die Tags eingeben könntest zu deiner Datei. Und das ist dieses Popover habe ich schon so oft gehabt in Situationen, wo ich es überhaupt nicht brauchen habe können. Ja, weil ich da irgendwie mal nur mal kurz hingeklickt habe, um Fenster in den Vordergrund zu halten und sowas. Das ist das so, boah. Ja, und es kommt ja noch irgendwie schlimmer. Ein paar von den Menüeinträgen werden ja links in der Seitenleiste noch angezeigt, die meisten aber nicht. Also von den Tags. Das kannst du in den Einstellungen oder das kannst du ja organisieren. Ja. Was ich total kritisiere, ist nochmal zu den Farben. Manchmal werden die als Farben dargestellt, manchmal als Text und Farbe, manchmal nur als Text. Und da kommt man total durcheinander. Was sehr cool ist, ich kann eben in einem Finder-Fenster danach suchen nach Tags und sozusagen alle Dateien zu einem bestimmten Tag mir anzeigen lassen. Das geht lustigerweise bei mir in Spotlight nicht. Der Michael kann das. Der hat allerdings ein englisches Betriebssystem. Das weiß ich nicht, woran das liegt. Und das Allergeilste ist... Kannst du da nicht so Tag-Doppelpunkt machen in Spotlight? Funktioniert oder bei mir da nicht. Da gibt es ja so relativ undokumentierte oder irgendwo dokumentierte Wörter, die du auch als, also welchen Bereich du suchen willst. Also ich meine jetzt mit Spotlight das Spotlight im Menü. Ja, das in den in den Fenstern geht. Da muss ich allerdings zum Beispiel das Tag eingeben und dann kann ich umstellen auf suchen ja. Sie nach Tag statt nach Name oder so. Mhm. Das ist ganz gut, weil da kann ich eben auch Schnittmengen bilden. Ich mhm. möchte alle Dateien, die Brettspiele sind und was weiß ich, mhm. Bilder. Genau, und das Allerlustigste war bei intelligenten Ordnern, das hatte ich schon wieder vergessen, dass es das Feature überhaupt gibt, intelligente Ordner, da wollte ich dann nach Tags filtern. Und wie funktioniert das im deutschen Betriebssystem? Du musst einschalten, Schlagwort und dann den Tag-Namen eingeben. Also die Lokalisierung von der Suchkategorie heißt Schlagwort und nicht Text. Genau. Hm. Überall sonst im System wird es aber Tags genannt. Mhm. Ach. Und wenn ich Tag eingebe, erkennt das nicht. Also nicht so wie bei iCal und was weiß ich, wo er die deutsche und die englische Variante erkennt. Mhm. Das ist komisch. Nutzt du zum Taggen auch so dieses feine Fenster, wo du Zeug reindragst? Das geht ja auch. Was? Wie, wo? Wenn du praktisch im Finder links in der Seitenleiste so den Tag anklickst, dann siehst du da ja alle Dateien, die zu diesem Tag gehören. Ja. Und du kannst auch Files taggen, indem du die da reinziehst. Die werden dann nicht kopiert, sondern die werden dann nur mit dem Tag versehen. Das finde ich interessant. Ich bin ja ein Freund von Drag and Drop, deshalb weiß ich sowas. Das finde ich ein interessantes Feature. Mhm. An der Stelle sei auch noch erwähnt, Emojis eignen sich wunderbar als Tags. Wow, Martin. Ja. Hast du auch Texte, auch falls die in deiner Dropbox liegen? Nee, habe ich nicht. Ich habe auch noch nicht gecheckt, was passiert, wenn man praktisch so Files shared und die haben alle Tags. Aber ich habe halt so einen Stern, zwei Sterne, drei Sterne zum Beispiel. Und eins würde ich gerne noch wissen, weil er hat jetzt die Tags übersetzt. Also der grüne Böbbel heißt jetzt grün. Mhm. Hm. Ob das wirklich jetzt die auf meinem System grün heißen? Und wenn ich das jetzt mit deinem System zusammenschmeiße, der die nicht mehr als gleiches Tag erkennt, weil die bei dir green heißen. Das weiß ich nicht so hundertprozentig genau. Ich kann zwei Seiten von einem Syracuse-Artikel empfehlen. Da wird das alles ziemlich genau beschrieben, wie die technische Implementierung ist, was passiert, wenn du einen Tag umbenennst auch und so. Da sind auch wirklich eben, wie die Kompatibilität mit dem alten Zeug ist und warum. Ja, also ich finde es technisch auch ziemlich haarsträubend, weil es auch so ist, wenn du den Tag umbenennst, ist es auch so, dass jedes dieser einzelnen Dateien wirklich angefasst werden muss. Also und zwar, logisch, das ist ziemlich radikal und also da sind so ein paar Sachen, der beschreibt auch, wie man dann das geschickter macht. Also den Files alle ein neues Tag geben, ist wohl auch schneller als das alte Umbenennen zum Beispiel. Also neues Tag geben, altes löschen und ja, einfach mal den Artikel durchlesen, wenn du wissen willst, was vielleicht passiert. Ich merke, ich benutze Tags in keiner meiner Bereiche. Ich fand die immer mal toll und ich habe sie nie genutzt. Das ist so ähnlich wie so ein To-Do-Listen-Manager. Aber hast du die Etiketten benutzt? Das würde mich interessieren. Die Etiketten habe ich immer nur temporär benutzt für einen Folder, um da eben so Zeug mal kurzzeitig zu markieren. Ja, mal schon angeguckt oder so. Die hängen jetzt als Etiketten irgendwo überall rum. Was mich nervt. Also ich persönlich fände es ja viel schöner, wenn die Extended Attributes wirklich so exposed wären, dass ich beliebige Attributes ersetzen könnte, weil die nutze ich häufig für meine privaten Workflows mit Kommandozeilenkram und so. Also da mache ich bei Videofiles einen Converted Tag mit meinem eigenen Namen. Und wenn ich das auch im Finder sehen würde, wäre super. Ja. Kannst du natürlich im Finder suchen, auch wiederum über die Spotlight-Funktionalität, wenn du da auch das richtige deutsche Wort wieder für findest und so. Aber ja, Tag selber weiß ich nicht, ob ich die jeweils benutzen werde. Ich denke, die Idee war eher, dass du halt über den Tag auf einmal so diese Grenze zwischen iCloud und nicht iCloud aufbrechen kannst. Ja, weil du kannst ja auch iCloud-Files taggen, bricht aber auch wieder an allen Ecken und Enden. Also Wobei das im Prinzip ja auch ein Smart-Folder sein könnte an der Stelle dann. Also. Was jetzt schon sehr schön war. Aber es ist ja ein Problem, wenn du dadurch, dass die iCloud-Files in deiner Library unter einem Special-Folder irgendwo wirklich real auf der Festplatte existieren, ist es ab und zu kritisch, dass du diese Dateien direkt in Programmen öffnen kannst. Also da kommen so seltsame Geschichten raus. Ich habe in iPhoto zum Beispiel in iPhoto kannst du aus deinem Fotostream rausdragen, dann hast du die Datei. Dadurch, dass Preview jetzt so drauf ist, dass wenn du irgendwas machst, drehst, ändern, zuschneiden, es sofort speichert er dann die Datei, die eigentlich iPhoto gehört, aber nicht die im Fotostream, weil das ist irgendwie eine gecachte Version noch sonst irgendwo. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich Also wenn du sowas machst, weißt du halt überhaupt nicht mehr, was da passiert und ob du irgendwas kaputt gemacht hast. Also iPhoto ist dann ein bisschen kaputt, weil in der Vorschau, die Vorschau wird nicht geupdatet. Wenn du das File öffnest in iPhoto, hast du dann deine veränderte Datei. Und es ist aber im Fotostream immer noch, der sich auch nicht geändert hat. Also so, das ist alles so kaputt. Also wir sind immer noch in der Transition State, der wird jetzt noch 2-3 Betriebssysteme dauern und dann gibt es halt einfach gar keine Dateien mehr oder so. Yes, endlich. Weil du gerade Fotostream sagst, ich habe letztens probiert, irgendwie automatisiert in einen Fotostream zu posten. Keine Chance. Hat iPhoto keinen Apple Script dafür? Das geht nicht, oder? iPhoto hat Apple Script Suite, aber du kannst dir nicht die iPhoto Streams, also die Streams auswählen. Mhm. Da könntest du vielleicht irgendwas mit UI Scripting machen, aber das ist alles so hakelig und kaputt. Ich war sehr enttäuscht. Ich hätte das gerne gehabt. Vielleicht Aperture. Nee. Aperture hat ja Fotostream auch unterstützt. Aber das finde ich auch super seltsam, dass iPhoto und Aperture die einzigen zwei Interfaces auf macOS 10 sind, die den Fotostream unterstützen. Ja. Also dass es nicht einen Fotostream-Mini-App gibt oder sowas. Ja. Das oder einfach ein Folder oder so. Ja, und ja, irgendwas. Hm. Also dass du wirklich auch iPhoto benutzen musst, um was Foto zu streamen und dass du erst das Bild in der iPhoto-Library importieren musst, um es dann zu sharen. Ja, es ist viel Grundlegendes kaputt. Und das führt uns auch gleich zum nächsten Thema. Es gibt nämlich im App Store immer noch keine Preview-Videos für Spiele und Apps. Oder es gibt mittlerweile genau ein Preview-Video für ein Spiel. Wir erinnern uns, vor geraumer Zeit auf einer Keynote wurde mal Clumsy Ninja vorgestellt. Und ein Jahr später gefühlt ist es dann tatsächlich im App Store auch real. iPhone 5 Vorstellung war das wirklich. Ach ja, okay, stimmt. Richtig, das ist sogar noch mehr als ein Jahr sogar. Auf jeden Fall, es ist jetzt im App Store gelandet, wurde dann auch gleich gefeatured und in diesem Feature gibt es nicht nur Screenshots zu sehen, sondern auch ein Video. Mhm. Tja. Aber in dem Feature, das ist ein ganz spezieller Bereich in diesem App Store, auch mit schrägen Auswirkungen, das ist ein normales 16:9 Video. Wenn du es auf dem iPhone angucken willst, dann hast du das in der Mitte hochkant, also du kannst es nicht drehen. Wenn du es drehst, ist es halt immer falsch. Also. Nee, es dreht sich einfach nicht, weil die App Store App sich nicht drehen kann. Das ist so ähnlich wie die Reader App, die sich nicht drehen kann. Wenn ich da ein YouTube-Video aufmache, scheiße Bach, nix Querformat, muss ich erst wieder oben in Safari machen, bevor ich es machen kann, weil die User Interface Orientation muss grundsätzlich irgendwie von der App erlaubt sein, sonst geht das wieder nicht. Und das war schon mal so eine Geschichte, die auch besonders ist an dem Fall, finde ich. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob sie das machen. Marcel macht uns Musik. Werden Videos kommen? Ich mach's gerade an. Ich meine, so bei Google Play gibt's ja Videos vielleicht. Ja, also ich fände das eine ganz gute Sache, aber bisher weiß man ja dazu nichts als Entwickler. Noch nichts gehört irgendwie und mir ist auch unklar, wer dieses Video gemacht hat, ob das irgendwie die Clumsy Ninja Menschen gemacht haben oder ob das Apple gemacht hat. Also ich würde ja fast vermuten, dass Apple das gemacht hat. Also zumindest den Auftrag gegeben hat an der Stelle. Ja. Also das ist ein super Sonderfall und ich glaube nicht, dass es heißt, dass jetzt Videos kommen. Ich frage mich nur, warum es überhaupt und gerade für Clumsy Ninja. Ja, so. Ja. Vielleicht hatten sie das damals schon ausgemacht, als das irgendwie, das ist eine schöne Verschwörungstheorie. Sie hatten vor einem Jahr vor, tatsächlich App Store Videos einzuführen und hatten denen dann versprochen, hey, wir featuren euch auf der Keynote und es gibt dann auch ein Video von Clumsy Ninja im App Store. Und dann haben sie sich jetzt noch dran gehalten? Nee, sorry. Nee, da hat Apple zu sehr fuck it. Ja, das stimmt schon. Also, normalerweise würde ich sagen, ja, es ist ja sinnvoll, das erstmal auszuprobieren, wie es ankommt. Aber Apple macht sowas normalerweise nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in Zukunft mehr Features geben wird, die auch ein Video haben. Aber ich glaube, bis wirklich jede App ihr eigenes Video haben darf, da sind wir noch lang weg von. Ja. Wir werden das mal im Auge behalten. Das ist vielleicht auch gar nicht so schön. Es ist, glaube ich, als App-Entwickler verfrüht, jetzt für alles Videos zu machen. Das schadet nicht. Das schadet nicht, aber es ist, hilft vielleicht auch nicht in Sachen App Store. Ja. Ja. Das gilt für so viel als App-Entwickler. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe ganz kurz eine Zwischenfrage. Ah. Ich habe in letzter Zeit riesige Probleme mit iCloud, dass plötzlich die Daten... Eine kurze Zwischenfrage. Nein, dass die Daten von meinen Apps plötzlich nicht da sind und dann 5 Minuten später sind die Daten wieder da. Also Mail geht auf mit dem Interface. Hallo, wollen wir einen Mail-Account anlegen? Mail, echt so radikal. Ja. iPhone oder? iPhone. Mhm. Sogar Twitter hat von vorne. angefangen und wollte, dass ich einen Twitter-Account einrichte. Und das passiert immer so sporadisch in letzter Zeit. Und ich hatte nie Probleme mit. Komisch. Interessant. Nun ja. Na gut. Es kommt ja bald 7.1, da wird alles besser. Alles wird besser. Alles wird besser auch bei Chrome, weil Chrome hat jetzt die tolle Funktionalität eingebaut, dass man auch per Sprache suchen kann. Beziehungsweise es gibt jetzt eine Erweiterung dafür von Google, die auch schon ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt hat online, auch wegen Datenschutzbedenken und Gedöns. Aber an sich ist das jetzt erstmal eine Erweiterung, die, sobald man auf google.com geht, mithört übers Mikrofon. Und wenn du dann okay Google sagst, dann kriegst du so dieses Sprachsuchinterface von Google und kannst dann irgendwie fragen, so wie ist das Wetter heute, und kriegst dann eine Google-Suche, die eben diese Frage sucht. Funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe das ein bisschen ausprobiert gestern, und zumindest meine Sprache erkennt der relativ zuverlässig und besser als alles andere, was ich bisher gesehen habe. Also ich bin ja schon eher jemand, der eher nuschelt. Das hat irgendwie für mich gut funktioniert. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Ja, sah gut aus. Aber wenn man okay go sagt, dann das ist ein bisschen verwirrend, ja. Ich weiß ja nicht, dieser Trend mit seinen Appliances zu reden, ist nicht so meins. Nee, ich habe das jetzt auch nur wieder aus Novelty ausprobiert und dachte mir dann auch so, warum soll ich mit meinem Computer reden? Also ich fühle mich schon seltsam genug, wenn ich mich mit meinem Telefon unterhalte, und das ist wirklich ein Gerät, in das man sowieso reinspricht. Mhm. Ja? Und warum soll ich mich mit meinem Computer unterhalten, wenn ich eh vorm Keyboard sitze? Das ist ein ähnliches Problem, wie ich auch mit der Xbox habe, wo wir auch letztes Mal schon drüber geredet haben. Xbox Snap to Internet Explorer. Nee, ich will nicht irgendwie da sitzen und mit meiner Xbox reden. Ich glaube fast, also zumindest für mich, ist das sowas Ähnliches wie mit den Touchscreens Anfang der 2000er. Wenn es mal einer vernünftig machen würde, dann hätte ich, glaube ich, auch Spaß dran. Siri zum Beispiel ist zu schlecht, ja, weil du immer noch genug Misses hast. Also ich überlege dann, tippe ich es jetzt ein oder sage ich es? Und wenn sich's immer lohnen würde, das zu sagen, dann würde ich das wahrscheinlich auch tun. Ja. Aber so weit ist es noch nicht. Ist wie diese Touchscreens, wo du gedrückt hast und 2 Sekunden später passierte dann was. Oh ja. Mal sehen, also Google traue ich ja spracherkennungstechnisch irgendwie mehr zu als Apple. Weiß gar nicht warum. Vielleicht kriegen die es irgendwann hin. Naja, sie haben ja auch schon früher den ohne Netzwerk Spracherkennung gebracht, die auch gut funktioniert. Also auf Android gibt es jetzt auch schon länger. Und du brauchst dann kein Netz dafür. Und die können das auch ganz gut. Die haben ja einen Telefonservice auch, wo so Zeug. Also die haben einfach mehr Daten. Also qualitativ besserer Service sind sie da von mehr Firmen gekauft. Ja. Ich will halt nicht, und das ist die jetzige Situation, wenn ich solche Sprachinterfaces nutze, das Sprachinterface nutzen und dann drauf gucken, und ich weiß, ich muss jetzt nochmal prüfen, macht der jetzt das, was ich wollte. Es hat halt auch ein viel höheres Frustrationselement als ein Keyboard, weil wenn ich mir auf Keyboard vertippe, dann bin ich schuld. So, und wenn mich der Computer nicht versteht, ist der Computer schuld. Ja, und es gibt auch noch kein wirkliches Löschinterface, also dann muss ich von vorne anfangen. Das stimmt. Und das ist viel weniger inkrementell. Und oft hat man so das Gefühl, ja, okay, bei dem Begriff wird das nie checken. Also kann ich den jetzt nicht Also da ist zu viel Start over. Aber ich glaube, wenn das mal wirklich gut funktioniert, dann wird sich das. Werde ich schon eher nutzen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir jetzt auch die Kontexte nicht so vorstellen, in denen es wirklich besser ist. So, weil, also, ich meine, gerade so als Beispiel Xbox. Da muss ich irgendwie raten, was ich sagen kann. Ich kann nicht, also ich sitze da sowieso mit dem Controller auf der Couch. So, warum drücke ich nicht auf den Controller einen Knopf und wähle dann aus, ich will jetzt Internet Explorer. So, also ich habe einen anderen Kontext als die jetzt als Beispiel, wo ich das gerne hätte. Das ist, ich rede mit meiner Freundin drüber, hey, wir müssen morgen Sellerie kaufen. Und in dem Augenblick möchte ich daraus eine Erinnerung machen können. Eigentlich ist das iPhone da schon nah dran, aber ich nehme das iPhone, ich entsperre das. Ich drücke den Knopf lange, dann geht Siri an, dann sage ich, erinnere mich morgen um 10 Uhr an Sellerie. Scrollrad. Bing. Ich habe dich nicht verstanden. Also da habe ich dann nicht mal, weiß ich nicht mal, ob das jetzt erfolgreich war oder er versteht so halb und sagt dann 11 Uhr oder 10 Uhr und dann ist es halt Brokkoli. oder Zucchini. Oder Zucchini. Zucchini. Also, ja. Aber das sind die Kontexte, wo ich es brauche. Ja. Oder wenn ich sage, zu Hause sage, oh, es war ganz schön kalt hier. Dann dreht er automatisch die Heizung hoch. Und dann kann ich sagen, mit einem Ding drehe die Heizung hoch. Im Prinzip willst du ja gar nicht die Kommandos geben müssen, sondern du willst, dass aus deinem Kontext gleich rausgelesen wird. Also schon wenn du zu deiner Freundin sagst, wir brauchen morgen Sellerie, dann muss ich dein iPhone eigentlich eine Notiz machen. So. Nee, ich will, dass mein iPhone dann so einen Button darstellt und da muss ich nur noch drauf drücken. Ich will nicht, dass der die Notiz automatisch macht, aber er sollte sie mir vielleicht anbieten. So eine Art von Interface fände ich auch viel creepier auch, aber interessanter. Ja. Also, ja, aber ich denke, diese ganzen, das hat viel mit Sprache zu tun, glaube ich. So dieses aktiv mit Sprache was steuern, interessiert mich auch nicht so, aber wenn jetzt jemand immer mithören würde und sich merken würde, so was denn jetzt vielleicht an der Zeit brauchbar wäre und dann müsste ich nur noch einen Knopf drücken, so, das schon eher, ja, was die Xbox jetzt zum Beispiel tut. Ja. Also die hört ja immer mit und dann... Ach, ja auch so ich glaube, ich sollte jetzt mal aufhören mit Spielen. Und dann musst du bloß noch den Knopf drücken und die Xbox geht aus. Nee, genau. Dann sagt die Xbox, möchtest du nicht lieber das hier spielen? Oh, nee. Du könntest auch ein Video gucken. Bleib hier. Oh. Lass mich nicht alleine. Nee. bleib. Das wäre ein schönes Szenario für eine Geschichte. So alle Xboxen dieser Welt vernetzen sich und unterhalten sich ständig miteinander. Unterhalten sich, weil sie so alleine sind und müssen ihre User irgendwie speziell hintrimmen. Läuft immer, könnte. Ja. Wobei, also da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. NSA at Home oder so? Kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Alleine sind ja die Xboxen gar nicht so sehr. Alleine sind die Wiis, die Wii Us vor allem. Es gibt nämlich jetzt die ersten Verkaufszahlen, ja, bei uns eingestaubt und ohne Strom. Das ist, glaube ich, auch der Standardzustand von der Wii U. Aber es gibt jetzt auch die ersten Verkaufszahlen von Xbox One und PS4. Und gerade bei der Xbox One ist es so, dass die in 48 Stunden so viele Xbox Ones in UK verkauft hat, wie die Wii U im letzten Jahr. Was für eine Überraschung. Ja, also es ist in dem Maße jetzt schon nochmal eine Qualität, die durchaus überrascht, finde ich. Dass es sich mehr verkauft, so what, aber dass es wirklich so dieser Unterschied ist von 2 zu 365 Tagen, das ist schon bitter für die Wii U, finde ich. Also in UK wurden noch keine 150.000 Wii Us verkauft? Eieiei. Ja, wie sieht's denn Launch-titelmäßig aus? Schlecht, schlimm. Katastrophal. Oder wie sieht es denn überhaupt titelmäßig aus? Katastrophal. Dann verstehe ich es nicht ganz. Also bei der Wii U denke ich mir, es gibt keinen Grund, die zu kaufen. Ich habe ja eine Wii zu Hause. Warum jetzt die Wii U? Die kann ich dann immer noch kaufen, wenn irgendwie Titel da sind. Es gab ja auch keine Titel, die irgendwie spannend waren am Anfang. Ja, aber es gäbe halt jetzt in der Tat einen Titel, der spannend ist. Super Mario 3D World ist ja schon eigentlich so ein System-Seller. Ja. An der Stelle. Ja, und ansonsten das dauert vielleicht, halt noch ein bisschen, oder? Ist das, der kommt jetzt übermorgen oder so im nächsten Tag. Kam der nicht letztes Wochenende? Ich wurde belastet gerade erst gedeckt. So. Ich habe vorbelastet. Vorbelastet. Ich habe vorbestellt. Nicht, das ist mit der Xbox auch so. Die Leute sind, die wissen, wie das läuft. Die haben die HD-DVD damals nicht rechtzeitig gekauft und deswegen hat Blu-ray gewonnen. Verstehe. Und diesmal kaufen sie halt jetzt die Xbox. Damit sich die Kinect-Steuerung durchsetzt. Damit nicht die PS4 gewinnt. Ah, also das ist mehr so ein politisches Statement, das man macht. Das ist eher so Elefant oder Esel. Ja, aber die PS4 hat sich auch ganz gut verkauft, oder? Ja, die PS4 hat durchaus mitgehalten. Also es ist halt ein bisschen so, dass die Zahlen nicht wirklich vergleichbar sind, weil die Xbox ja in weniger Ländern startet, aber trotzdem ähnlich viele Stückzahlen umgesetzt hat. Deswegen kann man da jetzt nicht wirklich sagen, wer gewinnt. Aber an sich verkaufen sich die Dinge auch, ohne dass es irgendwie Spiele dafür gibt, die man jetzt mal spielen will. Das ist so der Punkt, der mich eigentlich am meisten überrascht, dass die Verkaufszahlen einfach doch relativ gut sind. Für das, dass beide, beide Konsolen launchtitelmäßig echt super mau aussehen. Und so das Interesse jetzt an dem Gerät als solches hätte ich jetzt nicht mehr so hoch eingeschätzt, ehrlich gesagt. Ja. Aber es ist wohl auch noch so ein bisschen Konsumatavismus an der Stelle. So. Man kauft die halt, weil man kauft halt Konsolen. Explain. Ja, man ist halt dran gewöhnt, dass man irgendwie Konsolen kauft und deswegen kauft man die halt, wenn sie rauskommt. Also gar nicht so sehr mit dem Blick im Auge so, was kann ich jetzt da morgen für spielen, außer Forza, und wenn mich Autos nicht interessieren, was spiele ich dann? So, und ja gut, Forza ist schon für die Klientel zumindest ein Titel, der noch ganz gut. Ja, aber es ist jetzt auch kein Titel, der die Verkaufszahlen rechtfertigt, finde ich. So, ja. Vor allem, wenn man halt im Auge behält, ich kaufe mir irgendwie diesen paar hundert Euro Klotz und kann dann damit genau Auto fahren, und sonst ist irgendwie alles so ein bisschen langweilig. Bei mir ist es halt so auf Kinect habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Das war zwar so ein ganz nettes technisches Spielerei, so fand ich. Auch da kann man irgendwas mitmachen, aber diese Art von Spielen habe ich jetzt nicht mehr so Lust. Also es kam da keins mehr außer diesen Tanzspielen, die mir ganz gut gefallen, die das groß nutzen. Und dann ist das so ein großer Teil bei der Xbox irgendwie, dass ich schon allein deswegen eher die PlayStation dann machen würde. Und da fehlen mir halt einfach die Titel. Also wenn das mit PlayStation jetzt mit Last Guardian gekommen wäre, dann wäre auch würde die schon hier stehen. Ja? Ich glaube, ich warte einfach mit meiner Entscheidung, bis That Game Company den nächsten Titel raushaut, weil die haben ja noch nicht angekündigt, für welche Plattformen. Sind die nicht mehr PlayStation Exclusive? Nein. Und wahrscheinlich nehme ich an, kommt das nächste Spiel nicht mal für die PlayStation. Sondern nur für PC. Wahrscheinlich. Wieso? Also nehme ich an, also die Andeutungen waren jedenfalls, also sie haben ganz klar gesagt, sie sind nicht mehr PlayStation exklusiv, aber von den Andeutungen hatte ich fast das Gefühl, dass sie gar nicht PlayStation nehmen. Okay, aber sie haben ja die Hardware-Plattformen jetzt eigentlich so nah beieinander, dass das jetzt für die Art von Titel einfach. Wurscht ist. Ja, also das ist, glaube ich, schon. Also du musst halt auf der Xbox ein bisschen runterskalieren, aber. Also die Xbox packt halt im Zweifel die Auflösungen nicht, die die PS4 packt. Aber ansonsten nimmt sich das nicht viel. Runterskalieren. Ja. Mal ganz kurz zwischendurch. Manche skalieren ja auch hoch in 3D. Und wir waren beide im Kino. Nur mal so erwähnt. Ach, Dr. Who meinst du? Was ich fragen wollte, ist, wo kann man sich das momentan besorgen? Im Internet. Ja, aber gibt es das auf iTunes? Oder Who sowas? Knows? Who knows? Nee, auf iTunes dauert es mal ein bisschen. Die DVD kommt auch erst zu Weihnachten unter Blu-ray. Ich glaube, es gibt momentan keine, außer den BBC iPlayer und eine UK-Adresse, gibt es, glaube ich, momentan keine legalen Methoden. Das lief ja auch auf Fox im Fernsehen. Weiß ich nicht. Ja, lief auch auf Fox im Fernsehen. So VOX, so dieser deutsche Sender. Nein, es gibt jetzt einen deutschen Sender mit FOX. Es gibt von Fox einen deutschen, der so im normalen. Ja, nein. Keine Ahnung, digital, wie man den kriegt. Digital Pay-TV-Gedöns, Sky und so. keine Ahnung, davon weiß ich auch nichts. Allerdings, Tipp, vielleicht, das wollte ich eigentlich einschieben. Auf Watch Ever gibt es die ganzen drumrum Doku-Krams gerade. Zu der 50er jetzt oder zu überhaupt? Dr. Who Confidential an sich halt wahrscheinlich. Oder? Nee, alle 12 Doktoren nochmal vorgestellt. Ah, okay. Dann noch ein bisschen Behind the Scenes. Wenn man sich noch nicht, wenn man die Serie noch nicht kennt, dann mal so kleine Einführung. Was ich schön fand an den alle 12 Doktoren vorgestellt, war, dass sie diesmal relativ viel Einspieler auch gezeigt haben aus Folgen, damit man so ein Feeling kriegen konnte. Das hilft ja dann auch dir, oder? Weil du hast ja so durcheinander geguckt, dass das dann auch den Kontext gegeben hat. Ja. Das mit dem Kontext ist immer schwierig bei Zeitreisen. Ja, ja. Tja. Ja, was allerdings ich auch noch nicht gefunden habe, ist, es gibt ja so irgendwie so ein Doku-Fiction über den ersten Doktor und wie diese Serie entstanden ist. Doku-Fiction? Ein Film. So ein Mockumentary oder was? Nee, Documentary eher. Ach so, okay. Okay. Der jetzt auch parallel erschienen ist. Okay, dann war das Ding, das ich... Lisa hat ihn gesehen. Ah, ja, da muss ich mal Lisa fragen. Der Doktor. Na gut, aber viel dazu. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Doktor kann man ja auch bei Team Fortress spielen und Team Fortress verkauft Valve auf Steam, aber das ist dann ein bisschen weit hergeholt. Es geht nämlich als nächstes um Steam. Und zwar hat sich Valve gedacht, diese Reviews, die funktionieren auf anderen Plattformen und in anderen Stores so super, die führen wir jetzt auch ein. Ein Stern. Spiel saugt. Oh, muss ich gleich Gottes Review schreiben. Genau, du kannst jetzt ein Gottes Review schreiben. Und es ist in der Tat dann auch so, dass da teilweise, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber es gab ein Spiel, das wurde auf Twitter dann auch ein paar Mal gepostet, wo sich Leute beschweren, dass ein Patch, der nur gerumort war und nie kam, nicht gekommen ist und deswegen einen Stern vergeben. So. Ja. Puh. Also auch auf Steam sind die Kommentare jetzt nicht unbedingt nur positiv und erhellend. Das ist teilweise schon eher, aber es war irgendwie auch zu erwarten. Schnell in den Anti-Chamber Kommentar schreiben. Immer noch nicht für Mac, ein Stern. Genau, das ist eine gute Idee. Ich werde jetzt überall immer noch nicht für einen Mac einen Stern schreiben. Hm. Ja, das nur eine kurze... Ich habe schon lange nicht mehr, also Gott, das war das Letzte, was ich auf Steam gemacht habe. Was hast du das Letzte auf Steam gemacht? Diese Humble Bundle Blödsinn. Gone Home habe ich, glaube ich, außerhalb von Steam. Gone Home habe ich im Humble Bundle Store gekauft, aber da kann man ja auch wieder einen Steam-Code einlösen dann. Oh, ich habe FTL noch gar nicht ausprobiert. Gone Home ist übrigens gerade reduziert. Mhm. Gibt's billig. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Super Hexagon jetzt bei Steam, aber vielleicht täuscht mich auch alles. Das kann sein. Also sowohl als auch. dann habe ich noch eine kurze Kuriositätenmeldung, vor allem, weil wir über die Lightro jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Wir erinnern uns, das war diese Kamera, die irgendwie das Lichtfeld aufnehmen kann und das heißt, dann kann hinterher noch scharf stellen. Also die Tiefenschärfe hinterher noch quasi verändern eines Bilds. Und Apple hat jetzt da so ein bisschen auf dieses Prinzip sich gestützt in einem Patent und sich neue Gedanken gemacht, vor allem auch, wie man das miniaturisieren kann. Vielleicht dann demnächst in ihrem iPhone. Super Anwendungsfall. Also passt genau ins Schema jetzt auch schon mit. Mach mal so Burst-Fotos. Und wir suchen das Beste für dich raus. Also so, gerade in der Vermischung mit so einem Algorithmus, der dir echt eine gute Auswahl auch noch gibt, weil das Problem bei der Lightro, das ich eher sehe, okay, du hast dann so ein tiefenschärfenvariables Bild und eigentlich willst du ja dann trotzdem einen normalen flachen Schuss auswählen davon, aber du musst es halt noch extra tun oder du hast halt so einen Webplayer, wo du das dann noch im Nachhinein machen kannst. Mhm. Also es sollen im Endeffekt eigentlich coole Fotos rauskommen und ich traue da Apple viel zu. Also mich würde es sehr freuen, wenn das reinkäme, weil nichts ist nerviger als ein unscharfes Foto. In der Tat. Doch. Es gibt was nerviger ist. Ja, was? Und ich hoffe, bei euch ist es schon lange nicht mehr so, aber 90% aller Fotos, die ich machen wollen würde, kann ich nicht machen, weil es zu lange dauert, bis die Kamera aktiv ist. Okay, das ist Das ist inzwischen echt anders. Also da ist so, es könnte immer noch schneller sein, keine Frage. Nein, aber dass du diesen Moment verpasst und weil es kann einfach nicht 5 Sekunden dauern, bis ich dann ein Foto schießen kann. Das ist immer zu spät. Also was mich da ein bisschen nervt, ist, dass der Burst-Modus nicht viel nachschärft zwischendurch. Das heißt, wenn du praktisch sehr hektisch und dann Burst-Modus machst und dann drauf bleibst, dann ändert er die Belichtungs- und Schärfeeinstellungen nicht so sehr während diesem Modus und dann hast du halt einen Burst von beschissenen Fotos. Aber ansonsten, so grundsätzlich sind wir da jetzt schon, ist es jetzt eine Art und Weise angelangt, wo es hilft. Und habt ihr viel geblitzt? Farbgeblitzt? Ich mag den Blitz halt einfach nicht. Ich hab zu dem Blitz kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar habe ich am Wochenende Essen fotografiert, was man halt so macht. Und hatte aus Versehen den Blitz an. Und es war so ein, wir hatten so eine leichte, es war nicht wirklich so eine Suppe mit Fettaugen drauf, aber es gab also Mikrofettaugen in diesem Essen von der Tomatensuppe oder von passierten Tomaten. Und diese Mikrofettaugen haben zusammen mit diesem Echtfarbblitz ein Bild erzeugt, in dem es so aussieht, als wäre ganz viel Goldstaub in diesem Essen. Ja, ich dachte jetzt gerade. Das sieht total albern aus. Ja, also es ist irgendwie so, das hatte nichts mit der Realität zu tun, ja, aber so dieser Farbkorrekturblitz, der macht manchmal seltsame Dinge. Aber es sah dann noch nach dem Essen aus und deswegen konntest du jetzt diesen Special-Effekt machen. Sozusagen, ja. Also quasi passierte Tomaten mit Goldstaub. Wunderschön. Ja. Ja, nee, den Blitz nicht. Burst-Fotos habe ich benutzt und die haben auch schon, also da habe ich auch schon ein super tolles Kinderfoto hinbekommen von während der Rutsche, wo alles andere verschwommen ist, aber so das Kind auf der Rutsche in Schaf, das sich freut. Großartig. Also da weiß ich nicht, wie man das sonst gemacht hätte. Also ob man das mit einer anderen Kamera so entspannt einfangen hätte. DSLR-Burst. Ja, das natürlich auch, aber jetzt mit was man einfach als Schnappschuss-Ding dabei hat. Also ich bin da sehr zufrieden. Habe auch noch keine wieder lila Flecken. Ja, insofern. Sehr gut. Aber jetzt habe ich ja auch so eine eklige Hülle. Ja, ich ja auch. Nachdem es mir letztens auf die Treppe runtergefallen ist, habe ich es dann doch wieder in die Hülle gepackt. Gut, als nächstes habe ich dann noch iCloud-Fotostream-Begrenzungen. Ja. Was auf eine Ull-Link, die es nicht gibt. Das ist natürlich schade, weil das bei dir nicht aufgeht. Bei mir ging nie. Geht auch immer noch. Keine Ahnung, was bei dir da passiert ist. Vielleicht hat er das letzte Minus rausgepasst. Es ist ein Daring Fireball-Link. Und zwar hat der Gruber so gemeint, wenn er dieses Support-Dokument richtig liest, dann heißt es wohl, dass es keine Begrenzungen mehr gibt für iPhoto-Cloud-Stream. iCloud-Fotostream. Und das ist natürlich nicht so. Es gibt nur auch zeitliche Begrenzungen noch. Also es ist nach wie vor so, dass so Long-Term-Storage so 1000 Fotos vorgehalten werden für dich. Aber es gibt auch Begrenzungen, welche Datenmengen du da reinpumpen darfst, temporär. Also wie viel Fotos du pro Tag, pro Minute, pro Stunde und so, das steht in dem Dokument. Ich fand es so ganz interessant, weil einerseits bin ich dem auch auf den Leim gegangen, wie ich das gelesen habe, sofort. Und andererseits habe ich sowieso das Problem, dass auf meinen neuen Devices mein Fotostream 300 Fotos lang ist und keine 1000, was ich super bescheuert finde und mir auch der Typ vom Genius Bar nicht helfen konnte, leider. Ja, aber das ist halt iCloud, ne? Das heißt ja auch der Typ von der Genius Bar und nicht der Genius. Ja, ansonsten war er nett. Er hat mir mein lila iPhone 5 getauscht und so. Das ging alles in 3GS, habe ich auch wieder bekommen. Hast du gerade mein lila iPhone 5 gesagt? Ja, diese lila Fotoflunzen, die ich da so drin habe. Deswegen hat er die getauscht. Und das 3GS habe ich auch bekommen wieder. Aber das muss ich zahlen. Aber es gibt Varianten. Übrigens, genau. Da nochmal ein Tipp. Also bei meinem 3GS ist Folgendes passiert. Die Batterie hat sich aufgebläht. Ja? Oh. Und die Batterie hat sich aufgebläht, dass so das Display so oben so rausgehoben ist. Und da ist halt die erste Geschichte, okay, Angst, vielleicht explodiert die Batterie, nicht so gesund, wenn das passiert. Puh, ja, es war auch die Information von dem, aber war die Information, okay, wenn sie sich so aufbläht, das ist der Sicherheitsmechanismus von der Batterie, dann hat sie noch genug Hub, dass es auch weiter so geht, das explodiert dann nicht. Ja? Ja. Wenn es nicht aufbläht, wäre es schlimm, kriegst du aber nicht mit. Oh nein, meine Batterie, sie hat sich immer noch nicht aufgebläht. Das ist Explosionsgefahr. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass so ein 3GS natürlich, also bei dem, es gibt bei 3GS, passiert das so ab und zu mal, da gibt es mehrere Fälle, leider. Die Garantie und Gewährleistung ist genau 3 Jahre lang. Ich war zu spät dran. Nee. Aber was dann wichtig ist, ist, man kann ein Ersatzgerät, weil du es mutwillig kaputt gemacht hast, für die 160 Euro oder so, glaube ich, das ist ja die Größenordnung, die du zahlen musst, die besorgen. Oder, was auch funktioniert in dem Fall, einen Batterietausch. Der hat nur 75 Euro gekostet. Und den hatte ich dann gemacht. Und das hat mir der nicht gesagt, sondern nur derjenige, bei dem ich es dann abgeholt habe. Wenn ich es direkt bei dem gleich bekommen hätte, hätte ich einfach zu viel gezahlt. Deswegen, wenn die Batterie aufbläht und deswegen das Gerät voll im Arsch ist, das ist ein Batterietausch. Du hast also mutwillig die Batterie aufgebläht. So in den Headphone-Jack reingepustet. Ja. Da ist ein Luftsensor drin. Sie haben noch in den Headphone-Jack reingepustet. Speichelsensor im Headphone. Jetzt fragt man sich natürlich 3GS, warum überhaupt noch irgendwie, aber testen. Das ist so das letzte Gerät. Wir sind auf dem iOS 5. iOS 6 geht sogar drauf. Ja. Aber das letzte Nicht-Retina-Gerät, eigentlich, das man so unterstützt. Wir sind ja so wahnsinnig und unterstützen das noch. Ja. Ja. Wer weiß wie lange, aber jetzt hätte ich ein frisches Gerät. iPad Mini. Ja. Wir sind dann auch quasi schon direkt nahtlos im Konsum, wenn wir von gekauften iPhones und ungetauschten iPhones sprechen. Und ich habe als erstes zu empfehlen, und das ist jetzt auch nichts Neues, aber ich dachte mir, ich empfehle es jetzt mal wieder, You Need a Budget. YNAB. YNAB ist eine Software. YNAB. Ja, mach ruhig. Sorry. Ja, so YNAB oder ich. Nein, warum Mittagsschlaf halten? Es gibt ja auch so. Ach so, YNAB. Ja, auch schön. Es gibt ja auch so eine 2-Stunden-Hessi-Folge und Hessi trinkt Wein. Ja. Das habe ich mir gedacht, okay, eine Weinkatalog-Software, mit der er Geld spart. Geil. Wobei, genau. Ja, Hessi ist ja großer YNAB-Fan, deswegen muss ich an der Stelle auch nicht ganz gar nicht so viel sagen und verweise an der Stelle dann dahin. Aber ich finde auch, das ist eine sehr gute Software. Sie kostet für den Mac und für Windows dann durchaus eine Summe. Also man zahlt da $60 für die Desktop-Variante. Dafür ist dann auch der mobile Client umsonst, mit dem man allerdings ohne die Desktop-Variante auch nichts anfangen kann. Aber es gibt ein Trial. Es gibt ein Trial, du kannst das eine 34 Tage lang ausprobieren. Genau. Und in diesen 34 Tagen kann man dann das Budget so gut verwalten, dass man $60 spart, um dann die App kaufen zu können. Das ist eine schöne Art und Weise, es zu verkaufen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich irgendwie, dass man besser im Blick hat, wo geht das Geld eigentlich hin und was kann ich eigentlich sparen und wo kommt irgendwie Geld rein und diese ganze Sums, mit denen man sich ja gerne mal nicht beschäftigt, den kann man da zumindest so ein bisschen gamifizieren. Ich wollte ganz kurz mal nachfragen, weil heute frage ich immer super kurz. Ja. wie detailreich muss ich da Sachen eingeben? Weil ich hatte schon alles. Schon mal so einen Kram, wo ich dann jede Rechnung und was weiß ich, und dann macht man es halt irgendwann nicht mehr. Hm. Und zweitens, wenn ich das richtig sehe, ist auch der Vorteil, dass der deinen Budgetplan dynamisch anpasst in den kommenden Monaten. Genau, also du budgetierst halt und wenn du irgendwie mehr budgetiert hast, als du dann tatsächlich ausgegeben hast, dann hast du es halt Overflow quasi und kannst es nochmal draufrechnen, kannst ein Budget anpassen, den ganzen Unsinn kannst du machen. Wie viel musst du erfassen? So viel, wie du Lust hast im Prinzip. Also du kannst jetzt auch, wenn du ein Kaugummi kaufst, das mal sparen, aber an sich, je mehr du erfasst, desto genauer ist dein desto besser spiegelt es natürlich die Realität wieder. Du kannst dich auch am Ende des Monats irgendwie hinsetzen, eine halbe Stunde, und irgendwie deinen Kontoauszug irgendwie da rein friemeln. Aber wenn du eben eine iPhone-App hast, dann kannst du irgendwie mal schnell so, jetzt war ich im Supermarkt, habe irgendwie für 10 Euro Butter gekauft, und kannst es gleich im iPhone eingeben. Genau, und wie anstrengend ist das, der Teil? Weil da ist jeder Interface-Klick. Also da ist das Interface ziemlich gut eigentlich. Also da haben sie mitgedacht. Weil ich hatte mal vor Jahren so ein Programm und das war einfach zu nervig. Hm. Also da sei vielleicht dazu gesagt, es ist nicht irgend so ein Programm, weil es ist, als Gesamtkonzept geht es halt einfach auf. Also es gibt hier diese Programme, wo du einfach also den Teil oder den Teil erfassen kannst und hast halt nur das Subset. So, wenn du das Konzept magst, das da dahinter steht, dann ist das eine sehr gute Umsetzung von dem Konzept und erleichtert dir genau diese monatlichen Budgetverschiebungs- und Überblicksgeschichten, die du damit machen kannst. Aber du musst natürlich deine Finanzen eintragen. Da kommst du nicht drum rum, das schafft die App auch nicht. Ja. Aber es ist zumindest, es lohnt sich, wenn du es tust. So. Mhm. Also es hat einen Mehrwert. Es ist nicht nur so, okay, da steht jetzt dann viel Listen, wo irgendwas drinsteht, sondern da. Es lohnt sich sicher auch erstmal, das mal für einen Monat zu machen, um so einen Überblick zu kriegen. Ich habe es noch mal eine Woche gemacht und dann nicht mehr weiter. Aber was passiert dann wohl? Aber das liegt eher an meiner Trägheit. Wenn du dann die Finanzen in den Griff kriegen willst, ist das ein sehr guter Weg. Mhm. Ja. Ja, als nächstes habe ich auf der Liste Mosaika. Ich hab recherchiert. Eigentlich habe ich das nur beruflich angeguckt. Nein, ich habe beruflich. Beruflich. Es gab ja ich hatte von dem Entwickler schon mal gesprochen. Und weil der hat nämlich Lost City gemacht. Der Lost City, die man im deutschen App Store unter dem Namen nicht findet, sondern da heißt die vergessene Stadt. Ja. Und The Lost City kannst du 5-mal eingeben, dann kommt nur Lost Cities, was ja auch viel besser so ist. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Genau, also der hat The Lost City und Grizzly Manor gemacht. Das waren so kurz Abenteuer, ein bisschen Myth-Style mit ein bisschen Inventory, aber dann doch wieder anders, weil die Rätsel waren relativ einfach. Der Stil war so Photoshop, hübsche Bilder zusammengekloppe, manchmal auf seltsame Art und Weise, so dass irgendwie was Magisches, Hübsches wieder funktioniert. Die Perspektiven gehen da öfter mal flöten. Hm. Na gut. Und jetzt ist der dritte Teil sozusagen erschienen, Mosaika. Und was da ein bisschen schade ist, das sind eigentlich nur noch Mini-Rätselchen. Also du machst ein Schiebepuzzle und dann musst du irgendwie Sachen nach Farben sortieren und so weiter. Aber wer die anderen beiden Teile gemocht hat, ist auch lustig. Mhm. Was ich interessant fand und warum ich überhaupt drauf gekommen bin, war, dass ich bislang nichts von dem Spiel gehört habe. Weil ich hatte nämlich gehört, dass der insgesamt von seinen Apps, glaube ich, 4 Millionen verkauft hat. Das dritte scheint jetzt aber fast abzusaufen im Vergleich. Und das finde ich interessant, so in Hinsicht, wie hat sich der App Store verändert. Also offensichtlich geht es selbst, wenn du so 2 Apps vor als Marke hast, gar nicht so leicht, dann dich noch durchzusetzen. Ja, ja. Also diese, es ist halt jedes Mal wieder ein neuer Kampf, glaube ich. Es, man kann sich da nicht wirklich so ein... Ja, und damals hat er mit dem ersten Spiel, das war relativ kurz, das hat er für 1,99 verkauft. Und hat es dann später reduziert auf 99. Ich glaube, das ist mittlerweile auch viel schwieriger. Ja, wahrscheinlich. Naja. Nun ja, was mich jetzt an der Stelle auch gleich zu ein paar kurzen Meldungen bringt, nämlich erstmal wollte ich darauf hinweisen, es gibt Mule Returns. Ich bin ja ein großer Fan des Originals, Mule. Ich habe es nie gespielt. Es wurde mir immer als Klassiker um die Ohren gehauen. Und es war klar, es ist quasi das klassische Real-Time-Strategy. Ach, Real-Time ist es sogar? Nee, rundenbasiert, sorry. Es hat noch nie jemand gespielt. Ich habe das vor gar nicht so langer Zeit tatsächlich auf einer Messe gespielt, auf einer Retro-Computing-Messe. Okay. Naja, aber es war halt irgendwie eins der ersten Simulations-Strategie-Dingsies. Es geht, glaube ich, darum, den Mars, ich bin mir nicht sicher, ob es der Mars war, aber es geht darum, einen fernen Planeten zu kolonialisieren mit Maschinen, die aussehen wie Eseln. Hat mir da sehr zugesagt. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt die neue Version nicht gekauft, weil die sieht irgendwie grafisch eher abschreckend aus. Ich hätte gerne was gehabt, wo ich gesagt hätte, yes, will ich kaufen, weil ich mag das Original, aber so bin ich jetzt eher so, kaufe ich das, obwohl es so aussieht, weil ich das Original mag? Ja. Also falls es jemand sich schon geholt hat und mir sagen will, ob sich das für Fans des Originals lohnt, bin ich für Feedback offen. Ja, also so ging es mir auch, wie ich die Grafik gesehen habe, weil an sich ich hätte es schon gerne auch mal gespielt, ja. Aber das ist jetzt schon so irgendwie so ein komischer Pseudo-Vektor, ja, und Comic-Stil, der nicht so gut ist und auch total überladen wirkt, ja. Selbst auf dem iPad. Das ist ein bisschen schade. Nun ja, und dann kommen wir zu dem Thema, das wir vorher schon aufgegriffen hatten, nämlich Black Friday. Wir werden auch mal wieder Black Friday Sales machen, und zwar der und die erfahrene Zuhörer, Zuhörerin wissen es jetzt schon, jetzt kommt die Eigenwerbung. Wir verkaufen Lost Cities billiger und Zickezacke Hühnekacke wird es auch billiger. Und gibt es beides für 1,99. Ja, kann man sich im App Store klicken. Zugreifen, nur solange der Vorrat reicht. Nur solange der Vorrat reicht. Was ungefähr bis zum Wochenende ist. Ja, wahrscheinlich. Also wenn ihr das jetzt hört und es ist schon nächste Woche, dann schade. Ansonsten schnell klicken. Ja, auch immer gern gehabt, ein Geschenk für jemanden. Ja, stimmt. Das ist jetzt auch, gerade zu Thanksgiving kann man auch, keine Ahnung. verfrühtes Weihnachtsgeschenk oder für den Adventskalender kann man ja mal machen. Schnell klicken sollte man auch bei Mindnode. Wobei, da muss man jetzt gar nicht so schnell sein. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, es gibt da eine neue Version. Es ist jetzt gerade in der Version 3.0 rausgekommen. Ich habe das ja hier schon ein paar Mal empfohlen. Das ist Software zum Mindmaps bauen. Und der hat das jetzt abgedatet für iOS 7 und sieht jetzt alles noch schicker aus. Es gibt ein neues Icon und neue Features gibt es, glaube ich, auch. Aber ich habe gar nicht geguckt, sondern ich war nur so begeistert von dem neuen Interface, dass sich jetzt noch iOS 7-igerer anfühlt. Genau, wie ist es denn? Hast du es da auch ein bisschen benutzt? Ja, ich mache da regelmäßig Mindmaps mit, um ein bisschen Gedanken so zu sortieren und bin da sehr zufrieden mit. Synkt auch schön zwischen Mac und iOS. Kann man machen. Okay, cool, weil ich nutze halt leider diese Mindmap-Tools alle nicht, aber ich fand Mindnode auch immer eins von den angenehmeren. Also gibt ja einige. Also auch gut gucken, dass ihr auch dieses Mindnode kaufst. Mindnode gibt es auch noch von irgendjemandem. Ja. Und was weiß ich. Also Node. Ja, wir haben es ja verlinkt. Ja, aber es gibt auch Leute, die nicht uns auch noch weißt schon. Aber Webseite. Naja. Und dann als letztes Thema gibt es noch die Maus. nämlich Mickey Mouse ist jetzt auch im App Store mit einem neuen Spiel und nicht nur mit irgendwelchen komischen Wo ist mein Wasser Rip-Offs, sondern mit Castle of Illusion, was es ja für Xbox Live und PlayStation Network schon länger gibt und jetzt auch für iPad und iPhone wahrscheinlich auch. Hab gar nicht geguckt, ob auf ja, iPhone plus, kommt. Ja, plus ein bisschen. Und das ist eine sehr schöne Umsetzung. Ich habe das ein bisschen angespielt. Es ist ein Jump and Run. Dementsprechend ist das mit der Steuerung immer so eine Sache. Es ist eine virtuelle Joystick-Steuerung. Also du hast die linke Hand, wo du quasi irgendwo klickst und dann einen Joystick bekommst, den du halt durch Drecken quasi kontrollierst. Mhm. Und mit der rechten Hand kannst du hüpfen und die Aktionstaste drücken, die tatsächlich ein Button ist im Interface. Es spielt sich erstaunlich, also gerade auf einem iPad, okay für ein Jump-and-Run-Spiel auf dem iPad, also auf iOS. Es ist jetzt, man muss sich ein bisschen reingewöhnen und das ist irgendwie so ein bisschen hakelig am Anfang, aber man kommt mit der Steuerung durchaus zurecht. Mhm. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Und an sich ist das Spiel sehr schön. Okay, cool. Also so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Commander Keen. Ich bin ja ein bisschen so skeptisch, wenn ich Sega lese. Ja, aber ja. Castle of Illusion ist wohl auf dem, wie heißt es denn? Wie ist Master? Nee. Genesis, wie hieß denn das auf Deutsch? Ja, ja. Game Gear, nee, dazwischen. Mega Drive hieß Genesis auf Deutsch. An dieser Stelle empfehle ich auch den Retro-Game-Podcast Retro-Zirkel, in dem wir regelmäßig über genau dieses Problem sprechen. Ich habe auch noch einen Veranstaltungstipp. Und das Mega Drive hat er gerade nicht sich ausgezeichnet durch gute Jump'n'Runs oder gute Controller. Aber die ganzen Disney-Sachen waren da drauf. Ja, genau. Aber auch später die für mich Aladdin ist das kein und so. Aber das ist Disney. Was? Aladdin war großartig. Cartoons König der Löwen. Das sind alles Retro-Spiele. Nein, ja, aber Mickey Mouse. Also mit Mickey Mouse bin ich echt noch nie warm geworden. Castle of Illusion war auch toll. Na naja, gut. Es ist gerade jetzt momentan, hier während wir sprechen, sind wir gerade, ist Spielsalon in Kassel, der zweite. Ja. Mhm. Vor anderthalb Jahren habe ich ja da mal einen Vortrag gehalten und wenn ihr in der Gegend seid, schaut euch den an, der geht noch bis Sonntag. Ja. Und die Herren von Major Bueno werden da auch anwesend sein und ihr letztes Jahresspiel quasi fertigstellen, was eine Dance Party ist. Und man kann noch bis zum 30. seinen Avatar einreichen, der tanzt und dann mitspielt im Spiel. Mhm. Und schön. In Kassel kann man zugucken, wie sie es coden. Genau, es gibt am Wochenende auch ein Game Jam und ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Oh. Nun ja, in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende der Fahnenstange angelangt und verabschieden uns. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen. Papa. Fitti. We're the Desert Bus Crew and we're here to say we raised some money for Child's Play. We're happy you tuned in to our station and helped us out with some donations. Together we raised a lot of money. You watched us be dumb and funny. We thought we'd give you a new point of view. So now it's time to meet the Desert Bus Crew. Graham Stark, the dance sensation, as long as that dance is girls' generation. My name is Ian, and I step to the line, rocking verse after verse of unscannable rhyming couplets. Johnny B. Tech is what I like. Does anyone know how I got on this bike? It's the Turner around. My name is James, the undisputed master of this game. Jeremy here, and I designed the app. Drink every time I mention the app. Hey, I'm Tally. I've got my own crew. The Crafty Long Posse knows what to do. Ashton here, and I'm no baddie. You're safe with me, just work with daddy. I'm also tech because everyone else lives far away, so I do it myself. Alex, Stacy, derping all day, pushing buttons and making the overlay. My name is Andy, and I'll sing for you. Not to be confused with Andrew. I'm Andrew, and I take pictures. Also, I can't sing. Desert Bus takes lots of planning. You won't catch any of us suntanning. Also because it's really chilly. Tanning in November is awful silly. Kathleen here, the dancing never ends, especially when inflicting it on my friends. Just wanted to mention the app, you guys. App intensifies. My name is Matt, and I didn't crash, except for those times that I crashed. Your donations, I'm bringing them all, because this is why I'm Paul. Dick's checking in for the chat and mods. Bow down before your IRC gods. Twitter, Facebook, and even Vine. The social media is where we shine. Blogging all day and blogging all night. And then another whole day and another whole night. My name is Cameron, and I'm dismayed at the cultural appropriation being displayed. We're the engineers, don't mess with us, or this is all you'll see during Desert Bus. Liz, Beach, Ash, we run the street. And make sure everyone has plenty to eat. Don't do your job and face the blame. As Ash gives you the ticket of shame. Don't forget us, the site volunteers. Throw away your trash or we'll give you the gears. Teen shipping is here and we love to give. But don't cross us, we know where you live. We thought topping last year would take some luck. Then we beat it by 90,000 bucks. We don't know how that happened. Seriously, someone please tell us how that happened. We don't know. And make sure everyone has plenty to eat. Don't do your job and face the blame. As Ash gives you the...